Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hallo und willkommen zum Krähennest. Ich bin Bernd Pirat und ich darf heute die Einleitung für diesen Podcast sprechen. Warum eine Einleitung für einen Podcast? Dieser Podcast ist kein einfacher Podcast zwischen einem Podcastler von Krähennest und ein oder zwei Gästen, sondern es sind im Prinzip drei Podcasts zu einem Thema, die wir hier zusammengefasst haben. Und das Thema ist Abgeordnetenwatch auf Kommunalebene. Wir haben uns gedacht, nachdem wir einiges davon gehört haben, dass das eine Idee ist, die Verbreitung unter den Piraten finden kann auf Kommunalebene und gerade mit Blick auf die Kommunalwahl 2014 bestimmt einiges Interesse hervorrufen wird. Die Teile, die ihr jetzt hören werdet, das ist zum ersten ein Gespräch mit Roman Ebner von Abgeordnetenwatch selber. Er ist dort zuständig für das Projekt Abgeordnetenwatch auf Kommunalebene und erzählt in diesem mit der Aufnahme einiges darüber, wie man vorgehen muss, wen man kontaktieren muss und so weiter und so fort. Als zweites haben wir dann ein Gespräch von Xtratobi mit Dennis Ahnchen vom Kreisverband Hagen. Der Kreisverband Hagen war zu Zeitpunkt der Aufnahme dabei, Abgeordnetenwatch die Unterlagen zusammenzusammeln und das vorzubereiten. Er wird da so ein bisschen aus seiner Arbeit zu dem Punkt aus dem Nähkästchen plaudern. Und als drittes haben wir ein Gespräch von mir mit Thomas Hegenbart, der aus dem KV Köln kommt, dort im Vorstand ist, auch Sprecher des AK Kommunal ist. Und in Köln ist das ganze Projekt schon gelaufen und die Verwaltung in Köln, der Rat, befindet sich also auch schon beim Abgeordneten Kommunal gelistet. Und er wird also auch erzählen, wie es bei denen abgelaufen ist, ein bisschen zur Pressearbeit sagen. Und ja, wir hoffen, dass ihr aus diesen drei Podcasts eine Menge Informationen rausziehen könnt, vielleicht die Entscheidung trefft, es selber durchzuführen und so weiter und so fort. Die erwähnten Unterlagen und alles werdet ihr auf unserem Blogseite finden, die über krähennest.piratenpartei-nrw.de, natürlich mit AE wie immer, finden könnt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Hören. Nehmt euch eine gute Stunde Zeit. So lange wird es, glaube ich, dauern, wenn ich das gerade richtig sehe. Und ja, viel Spaß damit. Teil 1. Das Gespräch mit Roman Ebner. Gut, also im Prinzip wären meine Fragen halt, Abgeordnetenwatch kommunal kurz vorstellen, was man machen muss, um reinzukommen, welche Daten man genau sammeln muss, ob es da von Abgeordnetenwatch Standardlisten gibt, ob man sich ja selber zusammenbasteln muss, welche Kosten es gibt. Und die Nachfrage, weil ich bin angesprochen worden, als das bekannt wurde, dass ich das mache in dem kleinen Kreis, dass wohl Direktkandidaten und auch Listenkandidaten von uns angesprochen worden sind, bei der Landtagswahl Geld zu bezahlen, das Profil aufzuwerten. Da einfach dann, soweit ich weiß, macht ihr das, um euch da zu finanzieren, einfach das dann nochmal zu erklären. Das wäre eigentlich alles. Du kannst natürlich viel, viel mehr erzählen, wenn du möchtest. Moment, ich schreibe mir mal eben auf, dass ich auf jeden Fall die Fragen alle beantworte und ansonsten erzähle ich dir, was mir dann noch dazu einfällt und was interessant sein könnte. Ja, ich sag mal so, was Abgeordnetenwatch, woher kommt, dass die Geschichte kurz dahinter, damit es halt nicht nur ein How-To ist, wie man es macht, sondern auch so ein bisschen mehr dahinter ist. Das ist eine Einleitung dabei, genau, das hätte ich jetzt auch gemacht. So, okay, dann fange ich jetzt einfach mal an. Also so grundsätzlich entstand Abgeordnetenwatch 2004 in Hamburg. Damals haben die dort das Wahlrecht geändert, sodass es ein relativ personenorientiertes Wahlrecht entstanden ist. Das heißt, man konnte durch Kumulieren und Panaschieren konnte man dann genauer auswählen, wer überhaupt in die hamburgische Bürgerschaft einziehen soll. Und da entstand halt das Grundproblem, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, so viele Leute gezielt zu wählen, dann muss ich sie ja irgendwie kennenlernen. Wie kann ich das tun? Das Internet ist da letztlich die Ideallösung für, weil es möglichst einfach sein sollte, den Zugriff zu haben für jedermann. Und dann entstand halt die Möglichkeit, ja, dann kann ich die da ja alle abbilden und irgendwie sollte ich die da auch befragen können. Und das ist das Grundprinzip von Abgeordnetenwatch, was halt bis heute bestehen geblieben ist, dass einfach man Politiker online befragen kann. Und das Geniale ist halt, dadurch, dass es in einem geschützten Raum ist, wir haben einen Moderationskodex, den man auch auf der Webseite anschauen kann. Das bedeutet, dass wir halt zum Beispiel keine Fragen veröffentlichen, die Beleidigungen beinhalten oder Fragen zum Privatleben. Und das führt halt einfach dazu, dass wir durch diese Moderation ein Vertrauen schaffen können, dass der Politiker weiß, er wird nicht verunglimpft, sondern er bekommt halt ernst gemeinte Fragen gestellt. Und durch dieses Geben und Nehmen letztlich ist es einfach möglich, direkt sich an einen Politiker zu wenden, ohne vorher großen Rechercheaufwand zu treiben oder in die Bürgersprechstunde gehen zu müssen. Ja, und diese Grundidee wurde dann halt im Laufe der Zeit immer weiter verbreitet, so dass halt 2006 erstmalig dann die Bundestagsabgeordneten befragt werden konnten und seitdem immer weiter auch auf die Landtage und das Europaparlament und seit letztem Jahr dann inzwischen auch auf kommunaler Ebene das Projekt ausgeweitet worden ist. Inzwischen haben wir schon 46 kommunale Projekte online, die alle von ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern zusammengetragen wurden, die Daten, die dafür notwendig sind, und dann mit uns zusammen gestartet worden sind. Wie geht das genau? Also wir haben einfach eine Tabelle vorbereitet, wo halt drin steht, welche Daten wir genau benötigen. Das sind halt im Normalfall einfach der Name, die Parteimitgliedschaft und eine E-Mail-Adresse, um halt diesen Kontakt überhaupt herstellen zu können. Für die kommunale Ebene ist halt wichtig, dass diese E-Mail-Adresse in dem Fall öffentlich sein muss, also irgendwo auf zum Beispiel dem Ratsinformationssystem der Stadt veröffentlicht worden sein muss oder eben auf Fraktionsseiten der Parteien dargestellt werden sein muss. Es geht halt nicht, dass man irgendwoher Privatadressen nimmt und diese dann einfach verwendet. In dem Punkt muss man halt gerade Kommunalpolitikern letztlich auch einen gewissen Schutz der Persönlichkeit wahren, auch wenn sie ein öffentliches Amt innehaben und unserer Meinung nach sich auch öffentlichen Fragen stellen sollten, gilt halt letztlich, man sollte dann nur das nehmen, was auch sie veröffentlichen möchten. Ja, und dann... Darf ich da ganz kurz zwischen? Ja, klar, gerne. Du sagst gerade, ihr habt eine Tabelle. Kann man sich die irgendwo frei runterladen? Also muss man da irgendwo ganz tief suchen? Muss man euch ansprechen? Oder gibt es irgendwo eine Seite, wo die für jeden zu finden ist? Im Moment ist die, glaube ich, nicht für jeden zu finden. Das ist eigentlich ein Punkt, den ich schon längst ändern wollte. Aber man kann mich einfach ansprechen, also zum Beispiel über meine E-Mail-Adresse kommune@abgeordnetenwatch.de, und dann schicke ich jedem dieses Excel-Sheet und auch noch weitere Hinweise bei Bedarf gerne zu. Dürften wir die eventuell auf unseren Seiten für die Leute, die interessiert sind, veröffentlichen, oder möchtet ihr es lieber nicht? Das ist kein geheimes Dokument, da sind einfach nur die Tabellen, also die Felder angelegt, damit halt klar ist, was rein muss. Kann ich euch gerne zur Verfügung stellen, das ist kein Problem. Ja, super, dann hiermit die offizielle Bitte an dich, mir das zuzuschicken. Werde ich. Super, dankeschön. Gut, dann mache ich mal weiter. Also da wir ja ein spendenfinanziertes Projekt sind, ist für uns halt wichtig, dass letztlich auch die Finanzierung gesichert werden muss. Und wir haben halt ausgerechnet, dass so pro Kommune ungefähr 100 Euro an Kosten im Monat entstehen. Das bedeutet, da sind halt dann die Serverkosten mit drin, die Moderationskosten mit drin und die Pflegekosten, insoweit, sofern wir das selber vornehmen müssen. Und diese 100 Euro versuchen wir halt durch Spendenbeiträge zu finanzieren. Also das wäre halt super, wenn dann in einer Kommune jemand sagt, mir ist das ein wichtiges Projekt und ich würde das gerne unterstützen und zum Beispiel mit 5 Euro im Monat bin ich dabei und dann braucht man nur 20 Leute aus einer Stadt, um einfach die Finanzierung dauerhaft möglich zu machen. Und wenn man dann sagt, okay, ich bin jetzt nicht nur Student, sondern ich verdiene ganz gut, ich kann mir auch 10 Euro im Monat leisten, dann ist das halt auch noch einfacher zu schaffen irgendwie. Allerdings ist der Staat nicht von den Fördermitgliedern abhängig. Das ist halt sozusagen auch ein Experiment von unserer Seite. Inwieweit funktioniert das, dass wir in Vollleistung gehen in dem Sinne und das erstmal zum Laufen bringen und dann versuchen halt im Laufe der Zeit die Unterstützer für eine Stadt zu finden. Mhm. Kann man, oder besser gesagt, einfach überweisen, PayPal, welche Möglichkeiten gibt es da, euch dann Spenden zukommen zu lassen? Dann gibt's wirklich ganz viele Möglichkeiten. Eine einfache Überweisung an unser Spendenkonto geht. Man kann Fördermitglied werden. Dann bekommt man halt auch zum Beispiel die Möglichkeit, sich auf bestimmten Themengebieten zu abonnieren oder so. Oder man kann eben online spenden auf unserer Seite. PayPal geht natürlich auch. ja, einfach mal reinschauen, direkt auf unserer Startseite. Wenn man da auf den Spenden-Button klickt, dann kriegt man alle weiteren Informationen, die man dazu braucht. Ja, gut, wunderbar. Dann hat sich noch gefragt, also wir haben halt noch weitere Finanzierungsideen, wie wir das Projekt halt am Laufen lassen, und das betrifft halt die Profilerweiterung. Allerdings muss man dazu sagen, Profilerweiterung bieten wir nur im Wahlkampf an. Das heißt, wenn man einmal gewählt ist, hat man überhaupt nicht die Möglichkeit, sich eine Profilerweiterung zuzulegen, sondern das geht nur im Wahlkampf selbst. Und da kann man halt als Politiker zeigen, ja, ich finde, das ist ein wichtiges Projekt, ich möchte das unterstützen. Und deswegen leiste ich mir diese Profilerweiterung. Die bleibt dann nach dem Wahlkampf erhalten oder wird die dann wieder zurückgesetzt? Die bleibt für das Wahlprofil erhalten, für dieses eine. Also das wird nicht entfernt, aber für das neue Profil, da hat man sowieso ein Foto dann drin und alles. Also für das, was für die Legislaturperiode dann gilt. Genau. Also da gibt es die Möglichkeit einer Profilerweiterung gar nicht. Das ist nicht drin. Man ist halt sowieso mit erweitertem Profil dabei. Gut, das waren so die Punkte, die ich mir auch aufgeschrieben hatte. Willst du uns so ein bisschen was über dich noch erzählen, wie du dazu gekommen bist, oder lieber nicht? Kann ich gerne machen. Ich würde gerne noch eine Kleinigkeit so zum Kommunalprojekt noch erzählen. und zwar ist halt unsere Idee, dadurch, dass es halt unglaublich viele Städte in Deutschland gibt, über 10.000, und wir natürlich gerne so viele wie möglich davon auch auf Abgeordnetenwatch sehen würden, ist halt die Sache, dass es nicht ohne Ehrenamt geht. Deswegen sind wir auch ganz froh, dass es in so vielen Städten schon Leute gibt, die sich bereit erklärt haben, uns dabei bei der Recherche zu helfen. Aber genauso wichtig ist halt letztlich auch die Datenpflege. Es kommt immer mal wieder vor, dass aus dem Rat jemand ausscheidet oder nach der nächsten Wahl halt eine neue Besetzung da ist. Und da ist natürlich wichtig, dass wir es schaffen, im Laufe der Zeit Leute zu finden, die bereit sind, uns auch da dauerhaft nicht nur finanziell, sondern eben auch durch Hinweise von wegen, da hat sich was geändert, unterstützen. Und gerade, es muss jetzt nicht jemand jeden Tag schauen, ob sich was geändert hat, sondern einfach Hinweise, wenn sich was geändert hat, wenn man das mitkriegt, einfach an uns weiterleiten, das hilft dann schon super weiter. Da fällt mir ein, dass du hast ja gesagt, eben ihr habt so einen Moderationskodex. Das müssen doch sehr viele, ich sag mal, Mann-Frau-Stunden sein, viele Arbeitsstunden sein. Wie viele Leute habt ihr denn, die momentan bei der Moderation mitarbeiten? Also in der Moderation sind momentan so 10, 15, genaue Zahl kann ich dir gerade gar nicht auswendig sagen. Die sind halt auf freiwilliger Basis dabei und arbeiten auch alle von zu Hause aus. In der Regel sind das Studenten, die zum Beispiel mal bei uns ein Praktikum gemacht haben und danach als freie Mitarbeiter beim Projekt dabei bleiben. Ja gut, da muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, auch wenn ich nicht möchte, dass die Arbeitskraft von den Piraten abgezogen wird, ist es natürlich auch eine Möglichkeit, sich dort einzubringen für die Leute, die das jetzt hier hören. Ja, wunderbar. Ja, vielleicht, weil du gerade nachgefragt hast, zu meiner Person. Bei mir ist das ähnlich gelaufen. Ich habe mich in meinem Studium, ich habe Sozialwissenschaft in Bochum studiert. Ach, schön. Und mich dann für ein Praktikum interessiert und habe dann einfach mal bei der Organisation angefragt und bin dann sofort auf ein tolles Team gestoßen, die gesagt haben, ja klar, komm vorbei, du kannst hier anfangen, und habe dann mein Praktikum dort absolviert und bin im Anschluss auch als Moderator erstmal dabei geblieben. Und dann nach einem halben Jahr oder so wurde ich halt gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das Team zu unterstützen. Und ja, seit letztem Jahr bin ich dann auch bei Abgeordnetenwatch und bin jetzt dafür zuständig, dass das Kommunalprojekt sich weiterentwickeln kann. Also quasi hauptamtlich. Genau, ich bin, also ich war ein Jahr jetzt als Trainee dort eingestellt und ab August werde ich als fester Mitarbeiter dabei sein. Ja, wo du gerade Bochum gesagt hast, da muss ich dann jetzt wirklich aus privater Neugierige nachhaken, weil ich ja auch aus Bochum komme. Wie hat's dir denn hier gefallen? Das Ruhrgebiet ist und bleibt meine Heimat und das wird sich auch nicht ändern. Ich bin einfach froh, aus dieser Region, aus Nordrhein-Westfalen zu kommen und werde auch häufiger noch da sein. Ja, dann kann ich dich auch gerne zu unserem Stammtisch einladen, wenn du mal so vorbeikommen willst. Du musst nicht gleich, wir sind da offen für alle und jeden, nicht Mitglied werden. Aber wenn du mal in der Nähe bist auf dem Mittwoch, können wir gerne auch zusammen mal nochmal ein Bierchen trinken, wenn du in der alten Heimat bist. Mittwoch ist der? Und wann? Und wo? Mittwoch, 18.30 Uhr, momentan noch im Brinkhoffs. Im Brinkhoffs, genau. Okay. Auch an alle, die jetzt zuhören, wir sind immer da. Wenn sich irgendwas ändern sollte, könnt ihr auf unserer Homepage dann sehen. Jederzeit willkommen und wir freuen uns über Besucher. Gut, ich denke, das sollte den Leuten, die das hier hören, einen kleinen Einblick darüber geben, was sie zu machen haben. Sollten sie noch Fragen haben, deine Kontaktadresse hast du genannt. Ich werde sie auch nochmal in die Beschreibung reinstellen. Und dann bedanke ich mich jetzt erstmal recht herzlich, dass du Abgeordnetenwatch Kommunal hier so schön vorgestellt hast und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und ja, ich bin gespannt, was ich noch so von euch zu hören kriege. Es ist ja schon einiges gewesen, was auch schon im Vorlauf gewesen ist. So. Genau. Und gleich einen schönen Abend. Super, danke. Teil 2. Das Gespräch mit Dennis Ahnchen. Einen wunderschönen guten Abend. Bei mir ist der Dennis. Der Dennis heißt ja auch bei Twitter @derDennis. Und Dennis, vielleicht stellst du dich mal eben kurz vor. Ja, mein Name ist Dennis, ich bin 32 Jahre alt, seit circa 2 Monaten bei den Piraten, aktiv seit dem 8. Mai auch Mitglied und erlebe gerade ganz viele tolle neue Sachen, wie den Landesparteitag oder letztes Wochenende den TDPA. Ja, und bin kommunalpolitisch im Moment recht aktiv. Ja, Kommunalpolitiker brauchen wir ja im Moment. Jetzt höre ich gerade, dass du relativ frisch bei der Piratenpartei bist und wir haben ja so eine kleine Liste, wo wir so ein paar Dinge abarbeiten wollen. Da setze ich auch mal eben noch als Schlussgespräch drauf deine Erlebnisse, ich sage jetzt das schlimme Wort, als Neupirat. Ja, mach das. Darf ich das so sagen, ja? Okay. Ja, ich mag das Wort gar nicht, aber. Ja, deswegen, ich habe das gerade bewusst benutzt, weil das ja auch, also ich finde jede Spaltung furchtbar, aber da sprechen wir gleich drüber. Ne? Machen wir ganz zum Schluss. Okay. Also, du bist kommunalpolitisch aktiv und wir sprechen heute Abend über Abgeordnetenwatch. Das ist der Anlass. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich mit Abgeordnetenwatch beschäftigt hast? Ja, ich kenne Abgeordnetenwatch schon aus Landtagswahlkämpfen oder allgemein als Plattform, die den Bundestag und die verschiedenen Landtage abbildet. Und habe mich da mal umgeguckt, wie ist das kommunalpolitisch, und mir ist aufgefallen, da gibt es den einen oder anderen Rat in Deutschland, der da tatsächlich auch aufgeführt ist, mit allen seinen Mitgliedern. Und habe mich dann gefragt, okay, woran liegt es denn, dass nicht jeder Rat dort aufgelistet ist, und habe einfach dem Ansprechpartner von Abgeordnetenwatch, der sich um die Kommunalthemen kümmert, eine E-Mail geschrieben. Das heißt, du hast recherchiert, hast dich einfach mal hingesetzt und dann gucken wir mal eben, wie gut Abgeordnetenwatch funktioniert, und hast für deine Heimatstadt recherchiert. Genau, das war dann der nächste Schritt im Grunde genommen. Der Ansprechpartner bei Abgeordnetenwatch hat mir dann eine Tabelle zur Verfügung gestellt, in der aufgelistet ist, welche Daten benötigt werden. Und da geht es im Wesentlichen darum, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse. Man kann da Daten ergänzen, wie zum Beispiel den Beruf oder auch andere Kontaktmöglichkeiten. Das ist aber für Abgeordnetenwatch nicht zwingend notwendig. Ja, dann bin ich an die Recherche gegangen. Dann habe ich geguckt, okay, welche Ratsmitglieder veröffentlichen denn Daten? Was gibt das Ratsinformationssystem zum Beispiel her? Und habe an der Stelle festgestellt, dass längst nicht alle Ratsmitglieder Kontaktdaten veröffentlichen, und da gehört auch in den meisten Fällen oder in einem Großteil der Fälle die E-Mail-Adresse zu, dass die nicht veröffentlicht ist. Das heißt, die Barriere für den Bürger, Kontakt aufzunehmen, ist im Moment da noch recht hoch. Dann lass uns doch nochmal dazu übergehen, ein bisschen zu erklären, was denn eigentlich die theoretische Aufgabe von Abgeordnetenwatch sein sollte. Wie sollte es denn eigentlich aussehen? Was mache ich mit der Plattform als Bürger? Ja, als Bürger habe ich die Möglichkeit, dort Fragen an die einzelnen Abgeordneten zu stellen. Entweder an meinen Abgeordneten meines Wahlkreises, wenn ich jetzt mal vom Landtag oder vom Bundestag ausgehe, oder auch an andere Abgeordnete, wenn die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, die mich gerade beschäftigen als Bürger, und kann dort allgemein zur Tagespolitik oder zur allgemeinen Politik meine Fragen loswerden. Und Abgeordnetenwatch bildet im Grunde genommen die Schnittstelle über ein Online-Formular zu diesem Abgeordneten. Der bekommt dann eine E-Mail und hat dann die Gelegenheit, darauf zu antworten, und das Ganze wird veröffentlicht. Zwangsweise, ja. Okay. Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich kenne Abgeordnetenwatch zwar, aber ich bekomme also als Abgeordneter nicht die Absender-E-Mail-Adresse des Fragestellers, sondern ich besehe nur die Frage und kann darauf auch nur öffentlich deswegen antworten. Das kann ich gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall erhalte ich den Nickname als Abgeordneter. Das heißt, ich sehe schon, wer ist der Fragesteller, und wenn er sich mit einem Klarnamen identifiziert, okay, dann erhalte ich den auch. Also es ist nicht so anonym, dass der Abgeordnete da gar keine Chance hat. Aus dem Wahlkampf 2010 weiß ich das noch, aber ich kann mich aber halt nicht mehr ganz erinnern. Ja, die Überraschung ist also gewesen, dass die Daten nicht so ganz vollständig waren bei einigen. Dann erzähl noch mal ein bisschen darüber, was dir da so aufgefallen ist. Ja, die eigentliche Überraschung war, dass die Ratsherren und Damen der SPD zu 100% ihre E-Mail-Adresse preisgeben und somit die Kontaktmöglichkeit herstellen, was in den anderen Fraktionen komplett anders aussieht. Also da ist es so, dass die CDU zum Beispiel nur 40% der Daten oder der Ratsherren und Damen ihre Daten zur Verfügung stellen. Es gibt sogar Fraktionen wie zum Beispiel die Linke oder eine lokale Geschichte, Bürger für Hagen, das ist ein einzelner Abgeordneter oder ein einzelner Ratsherr, der dann gar keine Daten oder die dann gar keine Daten zur Verfügung stellen. Also das ist durchaus auch im Bereich des Möglichen. Okay. Hast du denn vielleicht auch mal ein bisschen in anderen Regionen auch geguckt, ob das so Usus ist? Selber geguckt habe ich nicht. Ich weiß aber, dass in anderen Regionen auch die Frage aufgekommen ist, wie komme ich denn an die Daten ran? Und dass da auch das Ratsinformationssystem wenig Informationen zur Verfügung gestellt hat. Also im Grunde genommen sich ein ganz ähnliches Bild ergeben hat, wie hier in Hagen auch. Das ist eigentlich ein bisschen schade, denn wenn man den Kontakt, dafür ist ja Abgeordnetenwatch da. Und das ist ja wieder nur eine Kommunikation in eine Richtung. Das heißt, der Bürger kann lesen, aha, da gibt's einen Abgeordneten, der kann über sich erzählen, was er alles Tolles macht und was seinen Job da rechtfertigt. Aber eine Reaktion darauf oder eine Rückfrage auf seine Arbeit ist dann auf dem Weg zumindest nicht möglich. Man wird dann sagen, man kann ihn ja anrufen wahrscheinlich. Wie gesagt, es geht im Moment noch gar nicht um die Daten auf Abgeordnetenwatch. Es geht um die Daten im Bürgerinformationssystem der einzelnen Städte. Abgeordnetenwatch listet tatsächlich nur Ratsmitglieder und auch nur Räte, wo vollständig die Daten verfügbar sind. Also wo mindestens Name, Vorname und E-Mail-Adresse aller Ratsmitglieder verfügbar ist. Erst dann wird der Rat auch wirklich gelistet. Das heißt, wir haben jetzt im Grunde genommen die Aufgabe hier, die uns noch fehlenden Daten müssen wir jetzt, entweder mache ich das alleine weiterhin in Eigenregie oder ich spanne da die Hagener Piraten ein bisschen mit ein. Wir haben jetzt die Aufgabe, die fehlenden Daten zu recherchieren, weil wir sonst gar keine Chance haben, bei Abgeordnetenwatch diesen Rat überhaupt listen zu lassen. Und das Ziel ist ja... Jetzt habe ich das erst verstanden. Also ich dachte erst, es ging darum, dass bei Abgeordnetenwatch die E-Mail-Adressen fehlen. Aber die Listung ist gar nicht erst möglich, weil die E-Mail-Adressen ja fehlen. Richtig. Okay. Und der Weg wäre dann jetzt? Ja, der nächste Schritt oder der Schritt, den ich jetzt schon gegangen bin, ist, ich habe den zentralen Steuerungsdienst der Stadt Hagen angeschrieben, habe denen eine kurze Mail geschrieben, dass ich Daten vermisse, dass ich gerne wissen würde, wie ich denn alle Ratsmitglieder entsprechend erreichen kann. Und warte da jetzt auf Antwort. Das war ein Tipp, den ich auf der Mailingliste bekommen habe, dass der zentrale Steuerungsdienst solche Daten zur Verfügung stellen kann und das wohl auch üblicherweise tut. Den habe ich Sonntag geschrieben. Jetzt muss man von der Stadt nicht erwarten, dass sie heute an dem Dienstag schon geantwortet hat. Ich werde da jetzt die nächsten Tage mal abwarten und gucken, ob da Informationen kommen. Ja, und was man dann macht, ist eine gute Frage. Man hätte dann die Möglichkeit, oder ich hätte dann die Möglichkeit, die einzelnen Fraktionen und die einzelnen Ratsherren der verschiedenen Parteien anzuschreiben. Aber eine andere Möglichkeit ist es auch, Medialdruck aufzubauen. Das ist aber eine Sache, die wir hier noch gar nicht abgesprochen haben im Kreisverband, wie wir dann weiter vorgehen. Da müssen wir einfach mal gucken. Also dein Ziel wäre aber eben, dass man bei Abgeordnetenwatch eben nicht nur in Hagen, sondern eben auch in allen Kommunen alle Ratsmitglieder gelistet hat, damit man Kontakt aufnehmen kann und über Abgeordnetenwatch Fragen stellen kann. Das ist das Idealziel, ja. Hast du denn mal Kontakt zur Abgeordnetenwatch aufgenommen, wie die so darauf reagieren, was die dazu sagen, dass da eine Menge Daten fehlen? Die sehen wahrscheinlich ihren Job auch gar nicht da, das zu erfüllen, ne? Die haben nicht die Manpower, das für die Räte zu erfüllen. Das ist das Problem. Da ist ein einzelner Mensch mit beauftragt, wenn ich das richtig überblicke, bei Abgeordnetenwatch sich um die Kommunalthemen zu kümmern. Ja. das ist ja auch ein Verein, der sich durch Spenden finanziert. Von daher, die haben auch gar nicht mehr Manpower für sowas zur Verfügung. Und für die ist natürlich einfach interessanter, Landesparlamente und den Bundestag abzubilden. Und das ist mit den Räten ist im Moment eine zusätzliche Dienstleistung, wo dann halt die jeweiligen Bürger auch selbstverantwortlich sind, diese Daten zu erbringen. Und dann stellen die technische Plattform gerne zur Verfügung. Ja, ich glaube, das Übliche halt, dass die Kommunalpolitik da ein bisschen vernachlässigt wird und als nicht so wichtig eingestuft wird, aber anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, was meiner Meinung nach totaler Quatsch ist, weil wenn ich mir angucke, wie viel auf kommunaler Ebene eigentlich gemacht wird, wie viel im Tagesgeschehen da geschieht, wie viel ja den Bürger direkt betrifft, finde ich das Thema schon wichtig, alleine um das Thema Politik auch mal wieder in die Köpfe zu kriegen und interessant zu machen. Und ja, das ist unter anderem einer der Gründe, warum ich das ganz gerne ja möglichst für alle Räte gelistet haben würde, ne? Also mal mindestens hier für die Stadt Hagen, weil es mich jetzt direkt betrifft, aber es kann oder sollte schon ein Ziel sein, dass da jeder Rat geführt ist. Also wenn du dann in Hagen durch bist, da würde ich sagen, oder ich würde dich bitten, ein How-To zu schreiben, wie das so bei Piraten üblich ist. Was muss ich tun, damit in meiner Stadt, Gemeinde, wie auch immer, auch alle Ratsmitglieder gelistet werden? Und wenn das dann jeder Pirat in seiner kommunalpolitischen Umgebung macht, dann hat das mit Sicherheit eine Außenwirkung. Wir hatten gestern einen Vortrag zum Thema Kommunalpolitik, wo man übereingekommen ist, dass die Wahrnehmung der Piraten eine ganz wesentliche Rolle spielt, und da kann man zur Wahrnehmung beitragen, dass auch alle wahrnehmen, die Piraten möchten gerne kommunalpolitisch auch aktiv werden. Ja, das sehe ich auch so. Das ist hier auch eine Überlegung, wieder verstärkt über Infotische und so weiter auch kommunalpolitisch aktiv zu werden, und das ist einer der Bausteine dafür, sehe ich auch so. Wenn du nicht noch etwas loswerden möchtest, dann kommen wir langsam zum Ende. Ja. Ich habe nichts weiter, was ich loswerden wollen dann würde. Dann würde ich dich bitten, wenn in Sachen Abgeordnetenwatch das fortgeschritten ist, dann sprich uns doch einfach mal an. Und dann machen wir vielleicht mal einen zweiten Podcast draus, was geworden ist. Und AG ja, Transparenz, bist du jederzeit willkommen, dass wir auch darüber sprechen, denn das ist ja eine der Kernthemen der Piratenpartei. Ja, danke. Zum Thema Abgeordnetenwatch komme ich auf jeden Fall auf euch zu. AG Transparenz, sehen wir dich oder hören wir dich ja dann demnächst im Mumble, dann erlebst du das ja live mit. Und dann kannst du da gerne aber auch nochmal den einen oder anderen aus der AG interviewen. Da gibt's Menschen, die sind da noch wesentlich aktiver als ich und können da sicherlich auch noch drei Worte mehr zu sagen. Aber ich danke dir trotzdem für die Zusammenfassung. Es hat sich jetzt ergeben, so ist es in unserem Podcast, war überhaupt nicht geplant, aber es war schön darüber zu hören, dass es eine AG Transparenz ist, die offensichtlich sehr aktiv ist. Ja, gerne. Vielen Dank. Schönen Abend noch, Dennis. Ja, selber auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Teil 3, das Gespräch mit Thomas Hegenbart. Piratenpodcast, das Krähennest, heute mit Bernd Pirat und Thomas Heg zum Thema Abgeordnetenwatch. Eine von drei Aufnahmen, um dieses Thema grundsätzlich vorzustellen. Thomas Heg ist aus dem KV Köln, hat dort das komplette Prozedere von Anfang bis Ende schon durch. Und ich wollte mich heute mit ihm ein bisschen darüber unterhalten, wie seine Erfahrungen sind und so weiter und so fort. Hallo Thomas. Hallo Bernd. Schön, dass du heute Zeit genommen hast. Würdest du dich für die Hörer bitte kurz einmal vorstellen, wer du bist? Ja, wie gesagt, mein Name ist Thomas Heg oder korrekt Thomas Hegenbart, bin hier aus dem Kölner Vorstand, bin auch Sprecher des Arbeitskreises Kommunal Köln. Ja, dann erzähl uns doch mal von Anfang an, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Projekt überhaupt durchzuführen? Also auf die Idee sind wir gekommen, weil Abgeordnetenwatch in einer unserer Nachbarstädte in Bonn und in Leverkusen das versucht hat durchzuziehen, auf der offiziellen Ebene durchzuziehen. Also mit Unterstützung, soweit ich das mitbekommen habe, vor allen Dingen in Bonn, mit Unterstützung der Verwaltung bzw. der Stadt. Das ist so insoweit nicht gelungen, aber das ist ziemlich weit durch die Presse gegangen. Bonn ist ja nun wirklich hier in der Nähe und dann hat das natürlich auch einen gewissen Nachklang gefunden, auch bei uns. Und so kam die Diskussion auf, sich damit überhaupt mal erstmal zu beschäftigen. Was müssen wir machen? Was ist überhaupt notwendig an der Stelle? Das ist also das waren so die allerersten Gedanken, wie das überhaupt kam. Und wie seid ihr dann vorgegangen, nachdem ihr diesen Gedanken gefasst habt? Ja, also die Gespräche waren dann sehr einfach, also insoweit, man kann sich ja überall schlau machen, wer. Ich habe erstmal Kontakt mit den Bonnern aufgenommen und die haben dann sehr schnell mit dem, da habe ich einen Link bekommen zu dem Menschen, der für Bonn, für Abgeordnetenwatch, da zuständig ist. So kam das eigentlich. Und der hat mir dann schon die ersten Infos gegeben. Das war eigentlich relativ einfach. Und hat mir so ein bisschen erklärt, was denn überhaupt die Voraussetzung ist, was Abgeordnetenwatch überhaupt machen möchte. Also das waren so die allerersten Gespräche. Und im Weiteren gab es dann natürlich dann auch eine Datei, die hat er mir mal zugesandt aus Bonn, mit den Ratsmitgliedern und sowas, wie man das zu erfüllen hat. Eigentlich ist der Kontakt mit Abgeordneten sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell hergestellt worden. Ja, also ich kann zumindest jetzt auch bestätigen, dass der Kontakt relativ einfach war, um den Podcast aufzunehmen. Der wird Teil von dieser Gesamtaufnahme, ist wahrscheinlich auch jetzt schon vor dieser Aufnahme gelaufen. Wo genau oder wie genau habt ihr denn dann die ganzen Daten zusammengetragen? Also gibt es in Köln ein Ratssystem, müsst ihr die Fraktionen anschreiben oder wie seid ihr da vorgegangen? Ja, genau, das ist der entscheidende Punkt, wo man ein bisschen arbeiten muss. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Abgeordnetenwatch selber hat einfach nicht die Manpower, gerade was die kommunalen Geschichten anbetrifft, davor auch. Und überlässt es dann ganz gerne extern oder auch, wenn die Piratenpartei, so wie wir, auf sie zukommen, die Arbeit uns. Also insoweit hatte ich natürlich eine Vorlage. Diese Excel- oder OpenOffice-Datei, die beinhaltet eigentlich Informationen, die überall verfügbar sind, mehr oder weniger verfügbar sind. In den Dateien, die man zu erstellen hat, stehen also ganz einfache Facts wie Beruf, Geburt, Parteizugehörigkeit natürlich, wenn möglich auch gewisse Ausschussarbeiten, darüber hinaus vielleicht aber auch E-Mail-Anschriften, Telefonnummern, solche Dinge. Die sind darin, sind in dieser Datei drin. Wie man daran kommt, ist relativ einfach, manchmal auch ein bisschen mühselig. Auf der einen Seite, natürlich die innerhalb des Ratsinformationssystems steht meistens, zumindest bei uns in Köln so, relativ dezidiert, zumindest Beruf, Anschrift, Parteizugehörigkeit und noch ein, zwei, drei solche Facts stehen da drin. Aber nicht alle. Vor allen Dingen tun sich einige Abgeordnete etwas schwer mit einer persönlichen Verfügbarkeit, so würde ich es mal nennen. Also manchmal steht nur eine E-Mail-Adresse der Fraktion drin oder so etwas. Da muss man ein bisschen recherchieren. Daneben gibt es dann auch noch die Möglichkeit, auf Präsentation der Partei einzugehen. Meistens hat die Partei eine eigene Fraktionsseite und präsentiert da ihre Mitglieder, so dass man da fehlende Informationen, vor allen Dingen meistens zu Telefonnummern oder E-Mail-Anschriften bekommt. Ist ein bisschen umständlich, man muss da hin und her recherchieren. Ist sicherlich auch in der Stadt wie Köln etwas leichter, als es womöglich in einer kleineren Stadt ist. Das muss ich zugeben. Ja. Ja, das kann ich so bestätigen. Ich habe jetzt auch schon angefangen mit der Recherche oder beziehungsweise wollte anfangen. Bochum hatte ja einen schönen Datenangriff und war alles down. Ich habe mir gerade eben noch die Liste runtergezogen und sehe auch für uns, dass die ganzen E-Mail-Adressen teilweise fehlen. Also ich nehme da jetzt mal deine Tipps schon mal mit und ja, ich hoffe, dass die anderen das auch gebrauchen können. Nachdem ihr die ganzen Sachen zusammengetragen habt und sie zu Abgeordnetenwatch rübergetragen habt, wie habt ihr das Ganze medial benutzt? Also für die Aufmerksamkeit für die Piraten, habt ihr das begleitet? Wie genau habt ihr das aufgebaut? Naja, medial muss man natürlich im Vorfeld schon ein bisschen Pressekontakte haben, sonst funktioniert es natürlich nicht. Das heißt, es funktioniert schon, aber da muss irgendeiner mehr oder weniger ganz bisschen zufällig auf euch zukommen. Wir hatten ein bisschen den Vorteil, dass wir hier, das will ich nicht unbedingt Werbung machen für das eine oder andere Blatt, aber wir haben das größte Internet-Nachrichtenportal, ein bisschen Gänsefüßchen auf unserer Seite. Und die waren natürlich schon sehr interessiert dran, auch ein bisschen was in der Richtung zu bringen. Und dann fiel es uns leicht. Darüber hinaus hab auch die klassischen Printmedien einiges gebracht. Es muss natürlich in Pressemeldungen geschrieben werden, das ist klar. Es muss im Vorfeld auch schon ein bisschen angekündigt werden, begleitet werden. Und auch ein bisschen bei den entsprechenden Reportern oder Redakteuren nachgefragt werden. Das ist nicht so einfach, aber das hängt auch, glaube ich, einfach von der Arbeit oder von der Stellung jeweils vor Ort ein bisschen ab. Das kann ich natürlich hier in Köln nicht beurteilen, wie es im Ruhrgebiet ist oder in Münsterland oder so. Ja, wo du es gerade so ansprichst, so generell, wie habt ihr in Köln denn überhaupt den Kontakt zur Presse? Mal so ein bisschen davon Abgeordnetenwatch vielleicht als Tipp für die anderen. Wie habt ihr da die Kontakte geknüpft? Viel Laufarbeit oder... Also unser Königsweg hier in Köln war einfach der, über den Arbeitskreis Kommunal viel zu machen. Wir haben im Vorfeld schon zu gewissen Aktionen einfach gearbeitet. Also unsere Arbeitsweise war die, wir sind ja hier nicht im Rat vertreten. Im Gegensatz zu einigen anderen Städten, die schon 2009 angetreten sind, gab es ja schon Ratsvertreter. Das gibt es hier nicht, weil wir hier nicht angetreten sind. So mussten wir einfach einen umgekehrten Weg gehen. Wir haben uns irgendwann mal 2009, 2010 überlegt, wie machen wir das denn am besten. Und wir sind damals der Überzeugung gewesen, es geht am besten über Bürgerinitiativen, es geht über NGOs und solche Geschichten. Und in diesem Rahmen gab es mal eine Bürgerfrage zu einem Ausbau, zum Hafenausbau. In diesem Rahmen haben wir natürlich auch Kontakte zu Bürgerinitiativen, aber auch in diesem Rahmen natürlich zu Presse und sowas aufgebaut. Das hat uns schon einiges geholfen. Aber der Königsweg ist wirklich über die kommunale Arbeit, über einen Arbeitskreis kommunal, über die Kontakte, die man in diesem Zusammenhang aufbaut, über Ausschussbesuche und solche Geschichten. Da sitzen ja auch immer Redakteure rum. Da sitzen ja auch Leute aus Zeitungen, aus Printmedien, aus Internetzeitschriften. Diese Kontakte muss man aufbauen. Und die kann man dann in dem Moment auch wirklich ausnutzen. Heute ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Wir werden auch ganz anders wahrgenommen, als das vielleicht 2010 der Fall ist. Insoweit habt ihr Vorteile einfach heute. Heute, wenn ihr sagt, Piratenpartei steht da, egal ob das nun in Dortmund ist, ob das in Bochum ist oder in Duisburg, da werdet ihr sofort wahrgenommen. Das war vor 2 Jahren deutlich schwieriger. Ja gut, da ist natürlich die Entwicklung der letzten 2 Jahre allgemein, jetzt in speziellen Landtagswahlen mit dem Einzug der 20 Piraten maßgeblich. Das haben wir auch schon gemerkt, dass wir da mehr wahrgenommen werden. Ja, für mich so als letzte Frage vom Erfahrungsbericht her, habt ihr das vorher im Kreisverband ordentlich als Kreismitgliederversammlung durchgeführt, eine Entscheidung dazu gefällt oder habt ihr euch irgendwie auf Landes- oder Bundespunkte gestützt, das durchzuführen? Wie habt ihr das eingestielt? Also der Formalfuß, sag ich mal. Was warst du jetzt, im Rahmen des Abgeordnetenwatch oder generell über ein Kreisverband-Thema? Das Abgeordnetenwatch jetzt, wieder zurück zum Topic. Nee, das war ausnahmslos eine kommunale Geschichte. So wie das hier eingeführt worden ist, ist es ja auch Abgeordnetenwatch auf Ratsebene, beziehungsweise auf kommunaler Ebene. Da gibt es ja Unterschiede. Ne? Nein. Wenn ich da kurz zwischen habe, das meine ich nicht. Das ist klar. Ich meine, dass ihr diese Arbeit überhaupt gemacht habt, dass ihr gesagt habt, wir, Kreisverband Köln, machen jetzt diese Arbeit, das nach Abgeordnetenwatch kommunal reinzubringen. Habt ihr das einfach so gemacht oder habt ihr da vorher euch irgendwie eine Versammlung gemacht und das beschlossen? Nee, also damals waren unsere, sag ich mal, Aktiven ja noch ein bisschen überschaubar, vor allem im Jahr 2009, 2010. So haben wir das mehr oder weniger auch im Stammtisch, dann später auch im Vorstandsrahmen einfach so beschlossen, dass wir das machen. Wirklich auf dem, ich sag mal so, kleinen Dienstwege. Das ist, glaube ich, die passende Formulierung. Ja, und würdet ihr das heutzutage eher bei einer Mitgliederversammlung genehmigen oder, ich sag mal, beschließen lassen? Oder würdet ihr sagen, Piraten sind sowieso für Transparenz und Open Data, deswegen berufen wir uns, da würden wir uns da auf das Bundesprogramm berufen? Also, ich glaube, dass gewisse Dinge einfach manchmal entschieden werden müssen, ohne dass man gleich eine Kreismitgliederversammlung einberuft. Das liegt schlicht und einfach daran, wenn wirklich gewisse Dinge auch ein bisschen Zeitfenster entschieden werden müssen. Und wir haben, ich sage mich jetzt tot, aber so ganz genau weiß ich nicht, aber ich glaube 6 Wochen Einberufungszeit für KMVs. Das kann im Zweifelsfalle einfach schon mal eng werden, wenn wir wirklich politische Aussagen zu sehr, sehr kommunalen Themen treffen müssen. Auch gleich zu der Entscheidung, ob wir nun Abgeordnetenwatch einbauen können oder nicht, dann reichen manchmal diese 6 Wochen nicht. Insoweit ist es schon ganz sinnvoll, dass man manchmal sowas wie einen Kreisvorstand hat, der auf die schnelle Entscheidung trifft. Nichtsdestotrotz, solche Entscheidungen treffen wir zumindest hier in Köln so. Wir haben ja mal abwechselnd einen Arbeitsstammtisch und einen Socializing-Stammtisch. Das war auch früher schon so, dass wir überwiegend Arbeitsstammtische haben. Und im Rahmen dieses Arbeitsstammtisches wird das natürlich thematisiert. Im Zweifelsfalle auch wenn es nicht ganz verbindlich ist, natürlich ein Meinungsbild da geholt und im Zweifelsfalle auch da abgestimmt. So war es vorher schon. Manchmal muss man natürlich auch vor dem Hintergrund eines engen Zeitfensters Entscheidungen treffen. Dürfte ich kurz fragen, wieso ihr 6 Wochen Einladungsfrist für eine KMV habt? Also bei uns in Bochum ist es so, dass wir 14 Tage haben, beziehungsweise 10 Tage, je nachdem. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, bei uns 6 Wochen steht irgend sowas drin. Ich müsste jetzt nochmal genau in unsere Geschäftsordnung und unsere Satzung gucken, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir so einen relativ langen Vorlauf haben. Aber so warum oder so, wüsstest du jetzt auch nicht, warum das damals so beschlossen wurde? Keine Ahnung, ich bin nicht der Satzungsmensch und will jetzt auch hier nicht den Namen reinwerfen, warum das damals so entstand. Aber wir haben immer ich habe immer diese 6 Wochen im Kopf. 6 Wochen Einladungsfristen, 6 Wochen, 4 Wochen lang oder 3 Wochen lang Fristen. Ich glaube, wir haben uns irgendeine Satzung als Vorbild genommen und daran hängt es ein bisschen. Also ist nicht unbedingt schlimm, also bis jetzt hat sich noch keiner großartig drüber beschwert, aber das ist das Ding so, womit wir arbeiten müssen. Ja gut, dann hätte ich so die letzte, die Königsfrage, dieses Projekt Abgeordnetenwatch bei euch durchzuführen. Bist du der Meinung oder habt ihr da Erfahrungswerte, dass euch das vorangebracht hat, dass das die Transparenz in Köln vorangebracht hat? Wird das von den Bürgern gut angenommen? Oder? Ja, also ich habe jetzt mal gestern noch mal reingeguckt, wie viele sich denn registriert haben. Das erkennt man nur an der Präsentation ja ein bisschen. Ich glaube, wir haben 90 Ratsmitglieder hier in Köln. Das haben sich, glaube ich, knapp 20 oder sowas registriert. Das ist jetzt so, wenn man so will, nach, naja, noch ein Jahr ist es noch nicht ganz, aber 10 Monate finde ich das ein bisschen dürftig. Die Akzeptanz kann man ja so ein bisschen erkennen an den Fragen und Antworten. Von den 20 haben die meisten, glaube ich, im Schnitt nur 2-3 Fragen bekommen. Das ist wirklich noch ein bisschen dürftig. Ich glaube aber auch, das hängt jetzt nicht so sehr daran, dass es das gibt, sondern das hängt vielmehr daran, dass das nicht so thematisiert wird. Es ist ja so, dass, so wie wir das jetzt gemacht haben, Abgeordnetenwatch aufgesetzt wurde. Also nicht dadurch, dass alle Parteien hier freiwillig daran mitgearbeitet wurden, sondern dass Abgeordnete von außen kamen und von uns kamen und sagten, ihr habt hier dieses Portal, wir stellen euch das jetzt zur Verfügung. Und das ist jetzt nicht unbedingt so, dass es wie in anderen Städten, das gibt es ja auch, dass jetzt die Stadt das oder eine Regierung oder wer auch immer das unterstützt hat. Das ist ja hier nicht der Fall gewesen, so wie ich das verstanden habe, auch in den meisten Städten. Also da gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge dran zu arbeiten und zu tun, auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ich würde mir wünschen, dass vor allem auch die anderen Parteien da ein bisschen deutlicher Position beziehen. Wenn du das jetzt nochmal machen würdest, würdest du versuchen, erst die anderen Parteien anzusprechen und ins Boot zu holen, oder würdest du es wieder denselben Weg gehen, es erstmal selber zu machen und dann die anderen dazu einzuladen? Ja, wir haben ja damals versucht, die einen oder anderen einzuladen. Heute würde es uns, glaube ich, leichter fallen, vor dem Hintergrund der Entwicklung, einfach die stattgefunden haben. Ich glaube, wir hätten heute mehr Einfluss, wir hätten deutlich mehr, doch, ich glaube, man würde heute deutlich mehr auf uns hören, auch auf diesen Vorschlag. Das war damals schwieriger. Bis auf eine sehr kleine Partei ist eigentlich keiner direkt auf uns zugekommen und hat uns Unterstützung angeboten. Ja, das sind ja schon einige Informationen für die Leute, die das hier hören werden. Wie sieht das denn aus? Dürften dich interessierte Mitpiraten ansprechen, die dieses Projekt anstoßen wollen? Also würdest du da als Ansprechpartner zur Verfügung stehen? Ja, jederzeit. Klar, kein Problem. Ja, was sollst du jetzt auch anderes sagen, wenn der blöde Mensch vom Podcast so blöd fragt, oder? Ja, wenn du auch schon so fragst, genau. Nein, aber das ist wirklich eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, ich bin ja nicht umsonst ja auch Sprecher im Arbeitskreis Kommunal und solche Dinge sind mir wichtig, ja. Gut, schön. Möchtest du dann noch den ganzen Zuhörern irgendwas zu diesen Projekten sagen, Abgeordnetenwatch, was ich jetzt vielleicht nicht erfragt habe, was dir noch auf der Seele brennen würde? Ja, also es gibt natürlich von der Presse immer Fragen, inwieweit Abgeordnetenwatch auch wirklich so vorbildlich ist. Und aber macht euch einfach schlau. Ich glaube, dass da eine Menge Fragen gibt, die im Umfeld es über Abgeordnetenwatch gibt, die ich hier gar nicht so in der Form beantworten kann und die im Vorfeld einfach für euch selber einfach mal geklärt werden können. Es gibt ganz gute Infos darüber, inwieweit die damit kommerziell umgehen oder nicht kommerziell umgehen. Es gibt ja auch verschiedene Methoden, wie man sich da anmeldet, kostenpflichtige, nicht kostenpflichtige, alles das würde den Rahmen vielleicht auch ein bisschen sprengen. Informiert euch da im Vorfeld, dann seid ihr auch gut vorbereitet, falls solche Fragen in der Richtung kommen. Ja gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und hoffe, es hat dir gefallen, dass du oder bist mit dem Gespräch hier einverstanden und wünsche dir noch einen schönen Abend. Euch auch. Viel Spaß noch. Danke. Tschüss. Ja, ich hoffe, ihr konntet aus diesen drei Gesprächen viel Informationen für euch mitnehmen. Die erwähnten Unterlagen werden wir auf unserer Blogseite online stellen. Den Blog findet ihr unter krähennest.piratenpartei-nrw.de, natürlich mit AE. Könnt ihr euch dort downloaden und benutzen. Das Krähennest-Team bedankt sich, dass ihr uns wieder einmal zugehört habt und wünscht euch noch einen schönen Tag. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.